Luftschiff über der Stadt. Aus die gottlosen Jahre von Alfred Wolfenstein. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Luftschiff über der Stadt. Durch die Wolken trommelnd vorwärts gereckt. Spitz und weiß und wild und neu wie ein Kind. Strotzend von Leichtigkeit, sichtbarer Wind, blau von Himmel, schattig von Erde gefleckt. Über die Stadt, mit heißen Gesichtern bedeckt, über Geschrei, das aus schwebenden Herzen rinnt, über Augen, vom Blick in Sonne blind, über die Hand der Entzückung, zur Luftfahrt gestreckt. Fliegt es, über das Leben von einstmals fliegt es, fremdeste Höhen, nahe und gierig wiegt es, Hirne reißt es aus den Wänden, schwach wie ein Spiegel dunkelt die Erde, in des Himmels leuchtendere Gebärde, greifen wir ein mit neuen Händen. Ende von Luftschiff über der Stadt.